1. Nach einer langen Zeit im dritten Jahr der Erging das Werk Gottes Elia mit dem Befehl, sich hab zu sagen, damit wieder Regen auf die Erde gesandt wird. 2. Elia machte sich daraufhin auf den Weg, hab gegenüber zu treten, waren die Hungersnot in der Stadt Samaria ein kritisches Ausmaß erregt. 3. In dieser Notlid rief König hab seinen Palastverwalter Abadger zu sich, der trotz seiner hohen Position ein aufrichtiger und gottesfürchtiger Mann war. For, als Königin Eisbulver sagt, die Propheten Gottes Aussyrotten, rettete Badger hundert von ihnen, indem sie in Holen versteckte und mit Nerung versorgte. 5. Ahab schlage Badger vor, das Land nach Wasserquellen abzusichern, das Überleben der Förder und Maltier zu sichern und den Verlust des Wiebestands zu verhindern. 6. Sie teilten das Gebiet unter sich auf, es systematisch zu durchsuchen, wobei Ahab in die einen der Badger in die entgegengesetzte Richtung zog. 7. Waren der Badger unterwegs war, begegnet ihm plötzlich Elia, erkannte ihn sofort, vernahte sich tief und fragte erfürchtig nach seiner Identität. 8. Elia bestätigt seine Identität und weise Badgeren, seinem Herrn Ahab die Nachricht zu überbringen, dass der Prophet nun tatsächlich anwesend sei. 9. Abadja reagiert jedoch besorgt und fragte, welch Verbrechen begann Jen Haib, das Elia in Dirch dies Nachricht in ein lebensgefährliche Situation bringen will. 10. Erklart, das Ahab in Jedem Konigreich nach Elia gesucht und sogar eid verlangt Haib, wenn behauptet word, der Prophet sei unauffindbar. 11. Trotz dieser intensiven such verlangte Elia nun von ihm, zu Ahab zu gehen und die Ankunft des Propheten offiziell anzukündigen. 12. Abadja befürchtet, dass Gottes Geist Elia an einen unbekannten Ort bringen word, woraufhin Ahab in Wegen einer vermentlichen Falschmeldung hinrichten ließ. 13. Erinnert Elia an sein Trui und Darren, wie 100 Propheten vor Eisbel Zorn geritet und sie heimlich mit Brot und Wasser versorgt hat. 14. Wiederholt sein Sorg, dass die bloß Ankündigung von Elias Anwesenheit sein Todesurteil durch den König beduten konnte, falls Elia wieder verschwinden sollte. 15. Elia versichert im jedoch feierlich im Namen Gottes, das Fest entschlossen sei, sich hab noch im selben Tag persönlich zu sagen. 16. Daraufhin informierte Badger den König über die Situation, woraufhin Ahab sich unversuglich auf den Weg machte, Elia entgegen zu gehen. 17. Als Ahab den Propheten schließlich erblickt, warfer im vor, die alleinige Verantwortung für das Unglück und die not in Israel zu Trajan. 18. Elia entgegnet jedoch, das nichto, sondern Ahab und sein Familie durch den Gottesdienst und die Missachtung der Gottlichen Gebot die Kreis verursacht hatten. 19. Erforderte den König auf, das gesamte Volk soe die Propheten Baals und der Askara auf dem Berg Carmel zu einer Entscheidung zu versammeln. 20. Ahab folgte dieser Erfordering und ließ die Israeliten soe die zahlreichen Propheten der Fremden Gotter am vereinbarten Ort zusammenkommen. 21. Elia trat vor die Menge und forderte sie auf, sich endlich zwischen Gott und Baal zu entscheiden, doch das Volk reagiert zunächst mit Schweigen. 22. Weis darauf hin, dass als einziger Prophet Gottes übrig geblieben sei, waren Baal von 450 Mannen repräsentiert word. 23. Elia schlug vor, zwei Stier vor zubereiten, wobei jeder Gott angerufen werden sollte, one dies menschliches Führer und das Opferholz gelegt werden dürfte. 24. Der Gott, der mit Führer antworten word, sollte als der war Gott anerkannt werden, woraufhin das gesamte Volk diesem Vorschlag zustimmte. 25. Elia jubilierte den Baalspropheten den Vortritt, sie in der Mehrheit waren, und forderte sie auf, Opfer vorzubereiten und den Gott anzurufen. 26. Sie bereiteten das Tier vor und riefen Baal vom Morgen bis zum Mittagen, erhielten jedoch keine Reaktion oder Antwort auf ihre rituellen Handlungen. 27. Gegen Mittag verspätet Elia sie und schlug vor. Lauter zu rufen, der Gott verlegt abgelenkt sei, wer ist wer oder gerät schlafen word. 28. Die Propheten schrien daraufhin noch lauter und verletzten sich nach ihrem Brauch mit Messen, bis sie vollständig mit Blatt bedeckt waren. 29. Trotz ihrer ekstatischen Bemühungen, die bis zum Abend andauerten, blieb Jede Gottlich Antwort aus, und es gab keinerlei Anzeichen von Beichtung. 30. Schließlich rief Elia das Volk zu sich und begann damit, den zerstörten Alter Gottes mit großer Sorgfalt wieder instand zu setzen. 31. Erwähnen dies Wolfstein, die symbolisch für die Stamm Israel standen, emmen die historische Identität und den Bund des Volks zu erinnern. 32. Den Alter hierum hob einen Graben aus, der Gross Genug war, ein betrachtlich Menschen Sartgut oder Wasser aufzunehmen. 33. Nachdem das Holz und das Opfertier vorbereitet hat, ordneten, als mit einer großen Mensch Wasser zu übergießen. 34. Auf seine Anweisung hin wurde dieser Vorgang dreimal wiederholt, bis das Opfer und das Holz vollständig von Wasser durchtränkt waren. 35. Das Wasser floss schließlich vom Alter herabund fulte sogar den umliegenden Graben vollständig aus, was die Schwierigkeit des Wunders verdeutlichte. 36. Zur Zeit des Abendopfers trat Elia vor und betet, das Gott hüt sein Markt und Elias Auftrag vor den Augen aller beweisen moge. 37. Batinstandig mein Antwort, damit das Volk erkennt, das Gott der Wahrheit ist und hasen zur Umkehr bewegen mogte. 38. Daraufhin fiel fuhr vom Himmel herab, das nicht nur das Opfer und das Holz, sondern auch die Stein, die Erde und das Wasser verzehrt. 39. Als die Menschen dieses Wunder sahen, warfen sie sich voller Ehrfurcht nieder und bekannten lautstark, dass Yahweh der Alleinige war Gott sei. 40. Elia befahl die sofortig Festnahme der Baals Propheten, 40 sie am Bark Kaisen hinunter und ließ sie dort als Konsequenz für ihren Betrug hinrichten. 41. Danach forderte hab auf, zu essen und zu trinken, da bereits das Fern Rauschen eins gewaltigen Regens wahrnehmen kon. 42. Warende hab jing, stieg Elia auf den Gipfel des Berges Carmel, wo sich tief zur Oder bugtund im Gebet verharrt. 43. Schickte seinen Diener siebenmal aus, den Horizont über dem Meer zu beobachten, doch dieser sah zu nachst keinerlei Anzeichen für ein Veränderung. 44. Bein siebten Mal berichtet der Diener von einer winzigen Wolk, woraufhin Elia hab warnen ließ, sofort auf zu brechen, bever der Regen in Aufhalt. 45. Innerhalb kürzester Zeit verdunkelte sich der Himmel durch Wind und Wolken, und ein heftiger Sturm brach den langersehnten Regen über das Land. 46. Durch die Kraft Gottes angetrieben, rannte Elia mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit vor dem Wagen des Königs her. Bis sie die Stadt Jezreel erreichten.